Mein Name ist Stefan Fuß, ich bin der Mitleiter von Nordstern und ich war diese Woche 4 Tage auf Borkum und habe mir 4 Tage Ruhe gegönnt. Ich habe 4 Tage genommen und mal alles zu Hause gelassen, alle To-Do-Listen, alle E-Mails und so weiter, die ich sonst so habe, und habe mir Zeit genommen, um einfach mal Zeit zu haben und nachzudenken über meine persönlichen Visionen, meine Ziele und auch über Nordstern. Und es war so gut. In Borkum, da fährt man hin mit einer Fähre, so 2 Stunden lang, und dann ist man auf so einer Insel und da ist doch noch relativ für so eine Insel viel Tourismus und so, aber da kommt man nicht weit. Das ist nicht so wie in Frankfurt, wo man dann abends noch auf Partys und sonst was überall hingehen kann, sondern da ist Ruhe. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Ruhe, diese Sehnsucht nach Stille, nach Auftanken und so etwas ist, was viele Menschen bewegt. Und ich glaube, dass es etwas ist, das ist ein bestimmter Zugang auch zu Gott. Das ist ein Teil von Spiritualität. Dass wir nicht nur Sachen machen, sich nur Sachen für wahr halten, sondern dass wir uns Zeit nehmen und Gott begegnen. Ein Mann, einer der einflussreichsten Denker und Kirchenmänner der Geschichte wahrscheinlich, Aurelius Augustinus, hat das so formuliert. Groß bist du, o Herr, und hoch zu preisen. Groß ist deine Kraft und unermesslich deine Weisheit. Und preisen will dich ein Mensch, der doch nur ein Stücklein deiner Kreatur, ein Mensch, der einhergeht unter dem Druck seiner Sterblichkeit, dem Zeugnis seiner Sünde, dem Zeugnis, dass du den Hochmütigen widerstehst. Und doch preisen will dich ein Mensch, dieses Stücklein deiner Kreatur. Du selbst aber gibst den Antrieb, so beglückt es ihn, dich zu preisen. Denn zu dir hin hast du uns geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wir sind im Moment mitten in einer Predigtreihe, oder Gottesdienstreihe, über unterschiedliche Zugänge zu Gott. Und wir hatten schon den künstlerischen Zugang, den übernatürlichen Zugang, den intellektuellen Zugang. Also ich glaube, es gibt Menschen, die ganz unterschiedliche Zugänge eben zu Gott haben. Gott manchmal eher so oder manchmal eher so erleben. Wahrscheinlich hat jeder nicht nur so einen Zugang, sondern vielleicht 2 oder 3, wo er besonders merkt, das ist etwas, wie ich Gott gut begegnen kann, was mich an Gott vielleicht, wie ich Gott begegnen möchte. Und der heutige Zugang ist einer, den ich mal mehr entdecke. Es ist der sogenannte meditative Zugang, der kontemplative, also wo man sich Zeit nimmt in der Stille, und vielleicht durch Rituale, durch Momente, durch Texte oder so etwas sich bewusst macht, mit Zeit und Ruhe, um Gott zu begegnen. Und deshalb habe ich überlegt, ich kann jetzt schlecht eine lange Predigt halten und euch mit ganz viel intellektuellen Informationen versorgen. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache das heute mal anders. Ich möchte gerne diesen Text hier, diesen Psalm nehmen, der eben vorgelesen wurde, der für mich so einer der Psalmen ist, die ich lese, wenn ich mir Zeit nehme für Gott. Und ich möchte einfach nur 3 kleine Gedanken weitergeben und euch zu diesen 3 kleinen Gedanken dann jeweils so ein bisschen Zeit geben, jeweils mit einer Frage, um darüber nachzudenken, um wirklich Zeit zu haben zum Meditieren und zum Denken. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mit in den Text reingucken, der ist ja auch im Blatt abgedruckt, und ich möchte 3 kleine Gedanken aus diesem Text euch zum Denken anregen oder als Frage formulieren. Das erste finden wir direkt am Anfang. Dieser Psalm ist ein Psalm, der immer wieder gelesen wurde, um die Menschen an Gottes Gegenwart und Allmacht zu erinnern in den schwierigen Zeiten, in denen das Volk Gottes war. Und dann wurde dieser Psalm vorgesungen. Und in den ersten zwei Versen kommt das auch so ein bisschen zum Ausdruck. Da ist so in Vers 3, da steht es so: Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde bebt und wankt, die Berge mitten ins Meer sinken und wenn auch die Wellen brausen und tosen und die Berge erheben sich von seiner gewaltigen Kraft. Also hier geht es um Naturgewalten, aber ich glaube, es geht mehr als nur um Wellen und um Berge und so etwas, um Stürme, sondern ich glaube, hier geht es darum, dass dieser Psalm sagen möchte, es gibt in unserem Leben Zeiten, die fühlen sich genauso an. Das können Tage sein, es können ganze Wochen, Jahre sein, wo es mehr ist wie im Sturm und wo viele Wellen da sind und wo ganz viel Hektik und laut und vieles, was so das, was wir eigentlich für wichtig halten, so überschwappt und überschüttet und wo mehr so etwas passiert wie so eine Art Erdbeben in unserem Leben. Und das sind Momente, die uns ganz tief irgendwie zur Unruhe bringen, wo nicht besonders viel Ruhe da ist. Und das können Zeiten sein, wo es sowieso auch laut um uns drumherum ist, wo wir vielleicht einen vollen Terminkalender haben. Das können aber auch Zeiten sein, wo es vielleicht viel zu still ist, aber irgendwas aus uns heraus viel zu laut ist. Das kann ganz unterschiedlich sein, aber es fühlt sich so an, als wäre da viel zu viel Unruhe, Unsicherheit, Unfriede. Und ich glaube, dass das besonders zum Ausdruck kommt in der Stadt, in der wir leben. Wir leben in der hektischsten und schnellsten und anstrengendsten Stadt Deutschlands. Es hat Messungen gegeben, hat man Kameras aufgestellt in der Innenstadt, wo Leute einfach gemessen haben, wie schnell laufen die Leute durch die U-Bahn und durch die Innenstadt und so. Und wir sind mit Abstand die schnellsten. Also wir sind schneller als alle Hamburger, Berliner und Münchner und so zusammen. Und das drückt so ein bisschen was davon aus, dass wir immer irgendwie schnell sein müssen. Also wir sind so eine Stadt, wo viel Arbeit, lange Arbeit, ne, Leistung, Druck, viel schaffen. Und das merkt man, wenn man in dieser Stadt lebt. Und wenn man dann mal rausfährt auf so eine Nordseeinsel oder so, dann merkt man, also man hat dann fast so ein Gefühl wie, boah, ist das langweilig hier. Also vielleicht kennt ihr das, dass das aber auch eine Last werden kann in unserer Stadt, in Frankfurt. Dass immer ganz viel Gerenne und Termingeplane und Hektik und Druck und Leistung und Schaffen und Abgeben und so weiter. Das ist das, wie wir Frankfurter funktionieren. Und irgendwie mögen wir das, aber irgendwie setzt uns das auch ganz schön unter Druck. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Ruhe, die Sehnsucht nach Frieden tief in uns etwas ist, was jeder Mensch hat. Und besonders vielleicht hier. Wir sind auch die Burnout-Hauptstadt Deutschlands. Das ist so eine Folge davon. Und getrieben vom Leistungsdruck und vielleicht der drohenden Krise oder den Zielen, die der Chef uns gesetzt hat oder in unseren Beziehungen oder überall haben wir diese Wellen oder Erdbeben oder Erdrutsche oder wie auch immer. Und die erste Frage, für die ich uns allen einen Moment Zeit geben möchte, ist: Fühlst du die Sehnsucht nach Stille? Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, dass wir uns einfach sagen, fühle ich das? Ist das etwas in mir? Ist das eine Stimme, die leise manchmal ruft, manchmal schreit? Ist das da? Spürst du die Sehnsucht nach Ruhe? Ein Moment Stille. Vielleicht hast du mit Ja geantwortet und vielleicht spürst du das, diese Sehnsucht nach Stille, die hier zum Ausdruck kommt. Der zweite Gedanke, der Ort der Stille. In Vers 5 und folgende wird dann beschrieben, also beschreibt dieser Psalmist einen Ort, nämlich einen richtig schönen Ort. Hier steht: ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, in dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte und darum werden sie niemals ins Wanken geraten. Und so weiter. Hier ist ein Ort beschrieben, der eben nicht wankt, der irgendwie frei ist von diesen Erdbeben und Wellen und der Unruhe. Ein Ort, nach dem man sich sehnt, der aber nicht nur einfach ein ruhiger Ort ist, sondern das Entscheidende an diesem Ort ist derjenige, der bei diesem Ort ist. Also das, wozu dieser Psalm ruft, ist nicht einfach nur, sich jetzt mal hinzusetzen und einen Moment Stille zu haben, sondern es ist eine Frage, dass man sich ausrichtet auf denjenigen, der Stille und Ruhe und Frieden wirklich bringt. Und das scheint ein spiritueller Moment zu sein, ein Moment der Begegnung mit Gott. Und dieser Gott schafft diesen Ort. Er schafft die Stadt des Volkes Gottes. Oder in Vers 8 und in Vers 12 ist sozusagen der Refrain dieses Psalms. Der Psalm hat drei Strophen, zwei am Anfang, dann kommt der Refrain und dann nochmal eine Strophe und noch eine von dieser Refrain heißt: der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Und dieses Bild, was hier benutzt wird, ist das einer alten, starken Festung. einer Burg. Ich bin auf der Rückfahrt von Borkum durch das Rheintal gefahren mit der Bahn und da sieht man so ganz viele solche alte Burgen. Also ganz bekannt, das Rheintal so für diese tollen Burgen. Und früher, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, weil wir leben nicht mehr in solchen Zeiten, aber früher war es so, dass Burgen für Menschen, die in ihrer Nähe lebten, so ein Ort waren. Ein Ort der Sicherheit, ein Ort des Friedens, ein Ort der Zuflucht. Denn sie wussten, wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand kommt, dann können wir da reinrennen und innerhalb der Mauern dieser Burg haben wir Sicherheit. Und da sind dann diejenigen, die uns verteidigen. Wer also nicht in der Nähe einer Burg wohnte, hatte keine Ruhe. Aber wer dort drin wohnte und drin war, der hatte Ruhe. Und der Psalm beschreibt, dass diese Burg ist unser Gott. Er ist der Gott, der allmächtig ist. Und es gibt hier in dem Psalm ganz viele Stellen, wo der uns versucht, bewusst zu machen, dieser Gott kann alles. Er ist der Allmächtige, der über all diesen Problemen herrscht und der alles machen kann. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Und das ist der Grund, warum er für unsere Ruhe, für unsere Sicherheit sorgen kann. Das ist der Grund, warum er uns Frieden schaffen kann. Und er ist der Grund, warum wir zur Ruhe kommen können. Der Vers, den ich oft im Kopf habe, ist Vers 11. Hier heißt er, lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. In einer anderen Übersetzung heißt es, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Das heißt, Ruhe ist nicht einfach nur eine Pause, sondern Ruhe ist der Moment des Stehens vor dem, der mich beruhigen kann, der mir Ruhe verschaffen kann. Es ist der Moment, wo mein Herz auf einmal die Augen wieder öffnet und sieht, in all dem Wahnsinn, in all den Wellen, dem Chaos in meinem Leben, da ist einer, der über all dem steht und der mich und all das andere in seinen Händen hält und der das alles auch zum Guten lenken kann. Und in diesem Ganzen, wo ich oft nicht weiß, wie das überhaupt weitergehen soll, er weiß es und er kann es auch und er will es auch. Und deshalb ruft dieser Psalm auf, werdet still und versteht, dass ich Gott bin. Die zweite Frage: Wenn Gott da ist und wenn er es gut mit uns meint und wenn es wirklich nichts gibt, was er nicht könnte, warum dann Unruhe? Ein Moment Stille. Wenn Gott wirklich zur Quelle der Ruhe und des Friedens in unserem Leben werden kann, wie denn? Was ist das an ihm, was uns diese Frieden und diese Ruhe bringen kann? Ich glaube, dass es in Vers 9 und Vers 10 steckt, ein klein bisschen versteckt. Aber ich möchte euch gerne zeigen, drittens, die Botschaft der Ruhe. Was ist also das, wo wir sagen können, das ist es an Gott, was uns wirklich Ruhe bringt? Es ist natürlich zum einen das Wissen, dass er alles kann. Aber dass jemand alles kann, bedeutet für mich noch nicht immer unbedingt, dass das gut ist für mich. Das kann auch ein richtiges Problem werden, wenn dieser derjenige, der so viel kann, nämlich mir nicht wohlgesonnen ist oder sogar gegen mich ist. Dann würde es größte Unruhe für mich bedeuten. In Vers 9 und 10 steht, kommt und führt euch vor Augen, welche großen Taten der Herr vollbracht hat. Also der Psalm ruft aus, kommt, guckt euch wirklich an, was Gott getan hat. Und jetzt steht da, in aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf Erden und so weiter. Komisch, oder? Vers 9, der zweite Teil. Warum macht der Sinn? In aller Welt hält er vernichtende Schläge gegen seine Feinde. Hat er sie geführt? Eigentlich ist das die Botschaft größter Unruhe und Unsicherheit. Denn, und so ist die christliche Lehre, wer Gottes Feind ist, wer nicht auf Gottes Seite steht, der hat keinen Frieden, sondern der hat genau das Gegenteil. Und für die ist Gott genau das. Aber wie kann dann der nächste Vers direkt sagen, er beendet Kriege? Eigentlich ist doch der Vers 9b, er fängt sie gerade an. Wie kann hier stehen, er beendet Kriege und schafft Frieden, gerade dadurch, dass er vernichtende Schläge führt? Ich glaube, dass hier ein Gedanke dahinter steckt, der später, einige Jahrhunderte nachdem dieser Psalm geschrieben wurde, noch viel klarer rausgekommen ist. Nämlich der Gedanke, dass Gott, der in die Unruhe unserer Welt hineinkommt und uns eigentlich gegenüberstehen müsste, gesagt hat, ich möchte Frieden schaffen. Aber diesen Frieden schafft er nicht dadurch, dass er einfach sagt, es ist mir egal, was ihr tut und wie ihr seid, und ich verschließe die Augen vor all der Ungerechtigkeit, sondern, ja, ich führe vernichtende Schläge gegen das Böse und gegen diejenigen, die ungerecht sind. Aber er hat jemanden gefunden, den er schlagen konnte. Er hat jemanden gefunden, auf dem er diese Gegnerschaft abwälzen konnte, der alle Unruhe unserer Welt getragen hat. Er hat seinen eigenen Sohn gesandt, um den Vers 9b quasi zu erledigen, die Feindschaft Gottes, damit wir Zugang zu Gott haben, damit wir Frieden bei ihm haben. Und deshalb ist er ein Gott, der uns wohlgesonnen ist, weil Christus an unserer Stelle all das auf sich genommen hat, was in uns Unruhe, in unserer Welt Unfrieden schafft. Deshalb hat er uns begnadigt. Und diese Idee, dass Gott ein Gott ist, der nicht sagt, so jetzt strengt euch mal alle kräftig an und wenn ihr das tut, dann mag ich euch. Das ist eine Idee, die eigentlich in ganz vielen Religiösen drinsteckt. Die führt aber genau zum Gegenteil. Die führt nicht zu Ruhe. Die führt zu Druck und Anstrengung. Aber die Botschaft, dass Gott längst alles erledigt hat, dass wir nichts mehr erledigen müssen, sondern dass er längst alles getan hat in Christus, damit wir Ruhe finden können, damit wir nur annehmen müssen, was für uns längst getan wurde. Der christliche Glaube heißt nicht, streng dich kräftig an und mach ganz viel und bete und handle und sei ganz moralisch und tu ganz viel Gutes und dann bekommst du Frieden bei Gott, sondern du bekommst Frieden bei Gott geschenkt durch das, was Christus getan hat. Und dann darfst du befreit aus der Stille, aus der Ruhe vor ihm, mit ihm leben. Die dritte Frage: Siehst du diese Botschaft der Gnade Jesu? Und siehst du, wie sie im Kontrast steht zu ganz vielem Denken, was wir haben? Und siehst du, dass sie zu wahrem Frieden und Ruhe führen kann? Wieder ein Moment des Nachdenkens. Denn zu dir hin hast du uns geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Vater im Himmel, ich danke dir für die Botschaft deines Sohnes der Gnade, dass wir wissen dürfen, du hast für uns alles erledigt, du hast alles befriedet. Und du bist wirklich der Ort und die Person und die Quelle, an der wir Frieden und Ruhe für unser oft so gehetztes Herz finden. Ich bitte dich, dass du uns deinen Geist gibst, um uns das sehen und spüren und fühlen und verstehen zu lassen. In Jesu Namen. Amen. Nach so manchen Momenten des Ausrichten und Stillens freue ich mich jetzt sehr auf diesen Teil des Gottesdienstes und ich freue mich sehr auf den Gast, den wir eingeladen haben, Christophorus Golereis. Du hast dich bereit erklärt, bei uns zum Gottesdienst zu kommen. Es freut mich sehr. Herzlich willkommen. Du bist Kapuzinermönch, Kirchenrektor und Leiter der Christus, der City-Pastoral, so heißt es, lieb Frauen. Wir haben uns kennengelernt, mal im Café Schneider bei einem guten Stück Kuchen und haben ein bisschen ausgetauscht über unser Projekt und das, was ihr so macht. Und ihr habt mich tatsächlich mal eingeladen, bei einer Zukunftswerkstatt dabei zu sein, die im Moment bei lieb Frauen so habt. Und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Und du hast auf deiner Webseite, schreibst du, dass einer deiner Lieblingssätze ist, alles hat seine Zeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und nimmst, hier bei uns zu sein. Das freut mich sehr. Also alles hat seine Zeit. Bei Nordstern sein hat also auch mal seine Zeit. Und das ist richtig schön. Es freut mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Ich habe zu Anfang ein paar Sätze, mit denen ich dich ein bisschen vorstellen möchte, aber das kannst du viel besser selber. Das heißt, den ersten Teil des Satzes sag ich immer und du machst den Satz dann fertig. Ja, wir versuchen das mal. Du musst nicht, also wenn du irgendwas nicht willst, dann sagst du einfach weiter, aber genau. Also, Menschen in meiner Heimat Nordholm in Niedersachsen, sagt mal nach, dass sie besonders treu und bodenständig sind. Der Ort, an dem ich persönlich am besten zur Ruhe komme, ist Zandvoort in Holland an der Nordsee. Auch Nordsee. Wenn ich Franz von Assisi, den Begründer dieses Ordens, persönlich treffen würde, dann hätte ich eine Menge Fragen. Dann müsstest du auch irgendwie ins 12. Jahrhundert zurückreisen. Genau. Ja. Die Stadt Frankfurt mag ich, weil? Weil sie einfach lebendig ist. Ich mag sie auch, weil sie schnell ist, weil sie so bunt ist, weil sie international ist, weil sie frei ist, liberal tickt und irgendwie das Gefühl vermittelt, egal wer du bist, wir sitzen irgendwie alle in einem Boot. Ich bin Kapuziner, weil ich irgendwann bei den Benediktinern einen Stein ins Rollen bekommen habe mit der Frage im Alter von 17 Jahren, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Der Stein ist weitergerollt in die franziskanische Richtung und ich bin eigentlich Kapuziner und also franziskanischer Ordensmann geworden, vor allem, weil mich die Figur und die Gestalt des heiligen Franziskus so fasziniert hat. Um mich aus der Ruhe zu bringen, also jetzt das Gegenteil von unserem Thema heute, muss man einiges sich einfallen lassen. Ja. Wenn ich bei einer Geschichte in der Bibel live hätte dabei sein können, dann wäre es Emmaus. Wo am Ende Jesus sagt, er offenbarte ihnen alles so. Ja. Also das habe ich jetzt am Ende sagt Jesus, glaube ich, das steht da, dass Jesus ihnen alles zeigte von den Propheten. Oder was hat dich an der Emmaus-Geschichte? An Emmaus fasziniert mich, dass da zwei Leute auf dem Weg sind, dass dieser Weg, der sich an Ostermontag zumindest in der katholischen Leseordnung immer so nett anhört, als würden die so einen Osterspaziergang machen, eine Fluchtgeschichte ist, weg von Jerusalem, weg von dem, was ist, weg von der Realität, nur weg von hier. Und dann kommt jemand, der die richtigen Fragen stellt, den sie natürlich nicht erkennen, der dann noch Fragen stellt, die hoppala irgendwas mit der Heiligen Schrift zu tun haben und so nach und nach geht ihnen ein Licht auf und das Ganze nimmt eine ganz eigene Kurve und in dem Moment, wo sie ihn erkennen und jetzt könnte man denken, oh, jetzt wird wieder alles ganz schön, da ist er auch schon wieder weg und den beiden bleibt nichts anderes übrig, als wieder zurückzugehen. Der österliche Weg geht wieder zurück an den Ort des Schreckens sozusagen, um dann dort in die Wirklichkeit wieder einzutauchen und sie vielleicht zu einer verwandelten Wirklichkeit nicht zu machen, aber sich neu sozusagen schenken zu lassen. Also ich finde, in dieser Emmaus-Geschichte ist so die ganze Dynamik des Lebens im Großen wie im Kleinen drin. Ein letzter Satz. Der christliche Glaube ist im 21. Jahrhundert kein Auslaufmodell, weil? Weil wir aktueller sind als je zuvor, ganz klar. Ja, genau. Gut, das waren die Sätze. Lass uns ein bisschen ins Gespräch kommen über den meditativen Zugang. Ich habe mir überlegt, so, du als Mönch, bist du dann sowas wie ein Profi-Stiller? Also als wir unser Vorbereitungsgespräch hatten, du hattest mich irgendwann gefragt, kommst du mal zu uns? Und ich habe gesagt, ja, vielleicht hast du da auch schon das Thema gesagt. Und als wir dann vor zwei Wochen oder wann zusammensaßen und du kamst nochmal mit dem Thema, habe ich gesagt, oh Gott, da soll ich jetzt was zu sagen. Also gut, man denkt jetzt so vielleicht irgendwie ein Mönch. Klassisch gesehen sind wir eigentlich gar keine Mönche, sondern Ordensbrüder. Aber egal, lassen wir die Feinheiten beiseite. Mhm. Man könnte jetzt denken, wir wären da alle so Profis, ne, so Betprofis und hätten das alle gelernt und würden das von morgens bis abends machen. Ich fand das interessant. Also ich habe erst mal gedacht, oh Gott, was, hast du kein anderes Thema, wo ich mehr Fachmann bin oder so? Und dann fand ich aber, ja, das ist auch spannend, mich dem zu stellen. Ich bin kein Profi, ich bin kein Meditationsfachmann, ich bin auch kein Zen-Meister. Ich bin durchaus jemand, der natürlich irgendwie sich für ein Leben entschieden hat, das auch davon geprägt ist, dass ich regelmäßig, mehr oder weniger, Frankfurt, ich habe gedacht, super, Borkum, ne, so, das wäre schnett. Ich meine, ich lebe ja auch mitten in Frankfurt, mittendrin. Zwar, wo alle Leute sagen, an einem Ort der Stille, da mit den Kerzen und dem stillen Hof und so, aber genau. Also, ihr glaubt ja gar nicht, wie laut das ist, wenn man da lebt. Ja. Du lebst und arbeitest in Liebfrauen. Das ist so ganz in der Nähe von der Zeil, so ja. In der zweiten Reihe, wenn man runtergeht zum Römer. Und das ist auch Ort der Stille. Und so würden es viele auch bezeichnen, steht auch irgendwo dran. Kommen die Menschen zu euch mit der Sehnsucht nach Stille in dieser hektischen Stadt? Ja, also man kann sagen, Liebfrauen ist für die meisten Menschen wirklich ein Ort der Stille. Wir sind mittendrin mit dieser Kirche von 1321, die immer schon so die Volkskirche im Herzen der Stadt war, zumindest auf katholischer Seite, die aber bis heute und vielleicht heute mehr als je zuvor auch ein multireligiöser und multikonfessioneller Ort ist. Wir wissen, die Ahnung hatten wir eigentlich schon immer, wir wissen es mittlerweile sogar durch religionssoziologische Studien belegt, dass die meisten Leute, die zu uns kommen, erstens keine Kirchgänger sind, obwohl unsere Kirche ja auch immer voll ist, aber die meisten Leute kommen in den Hof, wo am Tag so 1800 Kerzen angezündet werden. Und die meisten Leute kommen wirklich wegen, ja, umschreiben das mal mit dem Wort Stille, was auch immer dann letztlich irgendwie dahinter steckt. Der ein oder andere hat vielleicht durchaus da einen konkreten Glauben oder was auch immer vor Augen, aber viele kommen auch mit diffusem Suchen, so wie Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott. Und ich habe ja gerade schon gesagt, für uns selber, ich bin super gerne an diesem Ort, ich wollte nirgendwo anders sein, aber wenn man da lebt, ist dieser Ort gar nicht immer nur so still. Und unser Leben ist durchaus dort auch natürlich von regelmäßigen Gebetszeiten geprägt, aber wir sind keine Mönche, die jetzt in einem abgeschiedenen Kloster 7-mal am Tag beten. Wir sind froh, wenn wir das einigermaßen hinbekommen, uns morgens zum Morgengebet zu treffen in der Liebfrauenkirche um 8 Uhr mit den Menschen. Abends zum Abendgebet um 7:15. Mittags gibt's in der Liebfrauenkirche so einen eigenen kleinen geistlichen Snack, sage ich immer. Das Mittagsgebet. Das halten aber auch viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so ein 5-Minuten-Impuls. Wir Kapuziner versammeln uns während der Zeit 20 Minuten in Stille im Kloster. Ja. Da ist also dann sozusagen unsere gemeinsame kleine Meditationszeit. Ja, das ist mehr als wahrscheinlich die meisten anderen Menschen, aber so mega viel jetzt für so ein klösterliches Leben ist das auch nicht. Wir kommen ja gleich noch wahrscheinlich auf andere Themen. Ich sage immer, für mich ist Meditation wesentlich mehr als sich zurückzuziehen. Du hast das in deiner Predigt ja auch gehabt, dass es braucht Orte der Stille, aber Meditation ist nicht nur das, was man in Stille irgendwo in der Ecke macht. Aber wenn die Leute kommen zu euch, 1800 Kerzen drücken ja schon was aus, oder auch wenn ihr mit denen ins Gespräch kommt, wenn sie diesen Ort der Stille suchen, könnte man andersrum fragen, haben wir Menschen, vielleicht besonders in Frankfurt, verlernt, so Momente der Ruhe zu haben? Also ist das ein Mangel, den ihr so richtig da merkt? Oder was wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommst, was merkst du da? Ja, ich bin immer gegen Schwarz-Weiß-Darstellungen und gleichzeitig würde ich an diesem Punkt wirklich sagen, ja, ich glaube, wir haben Stille verlernt oder leben alle irgendwie in einer Entwicklung, in der es immer schwieriger wird, Stille auszuhalten. Mhm. Ihr kennt das alle, also was da alle so zu führt irgendwie, so die Wahrnehmung aus Internet und Kopfhörer und keine Ahnung, jeder hat seine ganze Musikdatenbank ständig dabei und setzt sich irgendwas auf oder so. Das alles in einer lauten Stadt. Ja, ich glaube schon, wir haben Stille verlernt oder uns gelingt es irgendwie zumindest jetzt nicht gesamtgesellschaftlich, ja, so Orte der Stille zu sichern. Ich erinnere mich an ein ganz beeindruckendes an zwei beeindruckende Geschichten. Wir waren eng verbunden mit dem Stadtjubiläum im Jahr 2000 von der Stadt Frankfurt. Der Haupt-Event-Manager, den du auch kennst, der auch in unserer Zukunftswerkstatt sitzt, der Wolfgang Weyand, der hat damals das Stadtjubiläum, also diese ganze Abend und die Nacht und alles designt. Und es war dann die große Frage, was machen wir nachts um 12? Na, also welches Feuerwerk, welcher Sound, welche Raketen, welches, ich weiß nicht was. Und da ist es gelungen zu sagen, um 12 ist eine Minute nichts. Und das war gigantisch. Ja? Also das war, gut, das war jetzt keine großen Bekehrungen hervorgerufen, aber das war für die Leute, war das irgendwie ein ganz dichter Moment. Und der zweite Moment ist auch so ein symbolischer Moment, der hat auch was mit dem Wolfgang zu tun. Wir haben in die Frauen waren wir lange Jahre bei diesem Mega-Musik-Event Sound of Frankfurt, das es nicht mehr gibt, waren wir immer mit dabei mit Sound of Silence und haben nichts anderes gemacht, als die Liebfrauenkirche zu öffnen und waren immer mitten im Programm dabei. Und es gab bei einer der letzten und größten Sound of Frankfurt Veranstaltungen auf der Hauptbühne nachts um 12 Uhr eine Live-Kamera aus der Liebfrauenkirche auf das Kerzenmeer und es war eine Minute auf der Hauptbühne Stille. Gut, danach war dann in die Frauen der große Run. Aber das waren so Momente, wo man merkt, guck mal da, wenn du im öffentlichen Raum plötzlich eine Minute Stille machst, da merkt man, was einem so abgeht. Mhm. Ihr seid jetzt als Kapuzinermönche Teil der Franziskanerorden, die es gibt. Und dieser Franz von Assisi, 1181 ist er geboren, hat damals, das war so richtig mitten im Mittelalter, einen Moment gehabt, wo er dann, also eine Begegnung mit Gott, auch in der Stille, in einer Kirche, und das hat ihn dazu bewegt, zu sagen, ich möchte gerne so ganz zurück zu dem, was Jesus im Original gelebt hat damals. Und das war so sein Motto, das glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, zu sagen, so ganz einfach zu leben, so wie das Evangelium in seiner pursten Form eben ist, und das zu leben. Und eine der so Sachen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ist, dass das dazu geführt hat, dass eine der Wege, die in der franziskanischen Tradition so ist, dass man immer so dieses Spiel zwischen Ruhe und Sendung, also dem Moment, dass ich stille werde und merke, worum es geht im Leben, um wen es geht und wo meine Kraft herkommt und dem Moment dann auch von dem wieder ausgesandt zu werden. Dieses Hin- und Her-Spiel. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt dann immer 20 Minuten Stille oder du hast gesagt, du liebst gerne nach Holland zu fahren und Ruhe dort zu haben. Wie erlebst du das in deinem Leben, dieses Zusammenspiel zwischen diesem Moment der Kontemplation und dem Moment der von dort aus wieder Aussendung? Also erstmal muss man sagen, in der Tat, Franziskus hat im Grunde genommen eine ganz neue Form von Ordensleben erfunden im 13. Jahrhundert. Bis dahin hieß Ordensleben das, was sich die meisten so klischeehaft darunter vorstellen. Man tritt in ein Kloster ein und in dem Kloster ist man dann so irgendwie und da ist so ein frommer Tagesablauf und so. Franziskus, diese Berufungsgeschichte, wovon Franziskus sich angesprochen gefühlt hat, ist die Aussendung der Jünger. Geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Mhm. Also das Unterwegsein, Wanderpredigertum sozusagen. Mhm. Und gleichzeitig war von Anfang an in dieser franziskanischen Bewegung in der Tat dieses Wechselspiel, des Nachts zogen sie sich zurück an einsame Orte. Mhm. Na, also wir haben nicht so sehr im Kloster siebenmal beten und ansonsten arbeiten im Kuhstall oder so, sondern unterwegs sein in der Welt und dann wieder Rückzug an einsame Orte. Jetzt mitten in Frankfurt erlebe ich das so, dass für die einsamen Orte muss ich dann sozusagen aus dem Kloster raus und nach Holland ans Meer fahren. Und dann denke ich immer, wenn es dann so heißt, was ist ein strenger Orden? So, dann sagt er, ihr seid ja gar nicht so ein strenger Orden, ihr lebt ja mitten in der Stadt. Ich sage, wir sind der strengste Orden, den es überhaupt gibt, denn ich muss, um in die Ruhe zu kommen, aus dem Kloster raus und mir sozusagen dann diesen Moment suchen. Nee, das ist jetzt ein bisschen überzogen. Ich erlebe das eigentlich als etwas sehr Wohltuendes. Natürlich je nachdem, das geht aber jedem so, der sich engagiert, wird immer diese Aktion, das mittendrin sein, das tätig sein, also wer irgendwie auch als Pfarrer, als Seelsorger oder so mit Menschen zu tun hat, der muss sich dann schon ganz schön am Riemen reißen, sich die Orte der Stille zu suchen. Aber vielleicht kommen wir dann auch drauf, für mich ist es es gibt dieses Wechselspiel mittendrin sein und der Rückzug. Aber es ist auch wiederum keineswegs so, dass jetzt die Begegnung mit Gott oder die Stille oder das Gebet jetzt nur am Rückzug, also an dem Rückzugsort geschieht. Genau. Ne? Sondern das kann durchaus auch mittendrin sein. Also die Handschrift Gottes, die kann mir manchmal mitten in der Stadt viel mehr begegnen als in der einsamen Höhle. Mhm. Du hast in unserem Gespräch gesagt, alles ist sakral. Also das heißt, nicht nur der Moment vor Gott in der Stille, sondern auch der Moment mit Gott unterwegs in dem, wozu er mich beauftragt. Beides sind eigentlich heilige Momente und beides sind Momente, wo ich Gott erlebe. Aber trotzdem ist ja dieser Moment der Ruhe vor Gott, wie der Psalm sagt, werdet still und versteht, ja, dass ich Gott bin, der, wo ich zumindest mal Luft hole, um dort wieder aufzuholen. Also ich bin an der Stelle im Grunde genommen gut protestantisch und sage, protestantisch gesprochen, es gibt keine sakralen Räume. Also es gibt nicht diese Trennung, ne? Also hier das Fromme und da die Welt. Und weil ich aber dennoch katholisch bin und katholisch bleibe, sage ich natürlich anders. Es ist eigentlich alles sakral. Es gibt keinen profanen Raum. Mhm. Es gibt im Grunde genommen keinen profanen Raum. Mir gefällt, die franziskanische Geschichte hat ja durchaus so auch ihre eigene Theologie. Und der heilige Bonaventura, das ist so einer der größten, der größte franziskanische Theologe, der hat mal gesagt, es gibt im Grunde genommen, es sind der Bücher drei, so heißt der Satz. Ja, es gibt drei Bücher der Offenbarung. Drei Bücher der Offenbarung. Das erste Buch ist das Buch der Schöpfung. Gott offenbart sich als erstes in der Schöpfung und nicht nur im Schmetterling und in dem schönen roten Blümlein, sondern auch in allem, was ist, auch hier eben, was wir gehört haben, auch in der Not, auch in der Gebrochenheit, auch in der Zerrissenheit. Also das Buch der Schöpfung. Das zweite Buch ist das Buch der Schrift. Mhm. Alter und neuer Bund, also die Heilige Schrift. Und das dritte finde ich genial. Das dritte Buch ist das Buch meines Lebens. Und damit das Buch des Lebens auch des anderen und der Welt und der Geschichte und der Gesellschaft und so weiter. Jetzt Papst Franziskus, der nicht umsonst diesen Namen trägt, der hat jetzt diese Enzyklika geschrieben über die Schöpfung. Ich konnte es jetzt noch nicht ganz lesen, ist ja jetzt zwei Tage alt. Und nimmt ja auch diese ersten Worte des Sonnengesangs, Laudato Si, als Überschrift über diese Schöpfungsenzyklika, die keineswegs nur eine grüne Enzyklika ist, sondern wo es im Grunde genommen geht, zu entdecken, nicht nur wir sitzen alle im selben Boot, sondern wir sind alle Geschöpfe und wir sind alle Teil der neuen Schöpfung, die schon erlöste Schöpfung ist, ne? Also Gott hat es für uns schon erledigt und die gleichzeitig aber auch noch auf dem Weg ist. Mhm. Das hast du eben schon gesagt, ich habe es auch ein bisschen angedeutet, dass diese Kontemplation, die Meditation mit Gott, und sei es jetzt in der Kirche, in einer stillen Kirche oder sei es am Meer oder sei es irgendwo in einem Moment, wo ich das persönlich oder vielleicht sogar mit anderen erlebe, nicht einfach nur deshalb wertvoll ist, weil er dann mal endlich still ist, sondern weil er eine Begegnung mit jemandem herbeiführt. Wenn du jetzt Leute hast, die zu dir kommen, und sagen, ich möchte gerne dieses Meditative neu entdecken. Was würdest du ihnen empfehlen, zu sagen, wenn das eben quasi nicht einfach nur Ruhe entsteht oder eine Selbstversenkung in mich hinein, sondern dass das auch entsteht? Wie kann man das machen? Also es kommt ja relativ häufig vor, dass Leute gar nicht so sehr explizit mit der Frage kommen, wie kann ich Kontemplation lernen, aber nicht zuletzt auch im Beichtstuhl oder so kommt, dass der bei uns sehr frequentiert ist, kommt das häufig vor, dass Leute sagen, ja, wie kann ich denn so beten lernen oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Und also was ich dann gerne sage ist, also erstens suche dir mal die Zeit aus, die für dich die beste Zeit des Tages ist. Mach keinen Krampf. Also wenn du kein Morgenmensch bist, nimm dir nicht vor dem Morgenrauen zu meditieren, sondern suche dir erstmal die Zeit, die für dich gut ist und deine Kreativzeit, deine Lieblingszeit, wo du gut drauf bist. Also erstens. Zweitens, fang mal klein an. Such dir deine 5 Minuten oder deine 10 Minuten. Mhm. Um mal in die Stille zu gehen, ja, in die Stille zu kommen. Da brauchst du keine frommen Bücher und keine Texte oder sonst was. Aber weil es natürlich jetzt nicht nur um Besinnung und zur Ruhe kommen geht, das ist vielleicht durchaus der erste Teil, um überhaupt mal runterzufahren. Ja, was weiß ich, nimm dir das Losungsbuch der evangelischen Kirche oder die Heilige Schrift oder irgendein Jahreslesebuch oder was auch immer und nimm meinetwegen einen Satz mit, ne? Also eine gute Zeit, ein kleiner Impuls und eine kleine Zeit der Stille, die vielleicht 5 oder 10 Minuten ist und die deine Zeit ist. Und vielleicht findest du dann für dich die irgendwann den Rhythmus, der heißt, ich mache das einmal am Tag oder dreimal am Tag oder einmal in der Woche oder 5 Minuten oder 30 Minuten oder was auch immer. Aber guck mal, was denn deine Portion ist. Und wenn du dann sagst, also Augustinus sagt, dass diese Ruhe, also unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, in oh Gott. Warum ist unser Gott derjenige, bei dem wir Ruhe finden, für dich? Also was würdest du sagen, jetzt in hektischen Momenten oder in Momenten, wo du nicht ruhig bist, warum ist jetzt gerade die Begegnung mit Gott so beruhigend oder so erfrischend? Also für mich sind das so vielleicht so 2 Stufen. Das eine ist wirklich das zur Ruhe kommen, das braucht es auch, klar. Mhm. Die Begegnung oder das Wissen, dass ich ja schon in ihm bin, so, und mir das im Moment der Ruhe wieder neu so gegenwärtig mache oder wie auch immer. Ich glaube, das letzte Beruhigende ist, es ist letztlich bei ihm aufgehoben, ja. Mhm. Also in der katholischen Leseordnung hatten wir heute diesen Sturm auf dem See. Das habe ich gerade für mich geschmunzelt. Das passte schön zu diesem Psalm 46, ja. Also mit der Unruhe, mit dem Wirbelsturm, genau. Und so weiter. Und dann Markus Evangelium liegt Jesus nicht nur hinten im Boot, sondern liegt auf einem Kissen hinten im Boot und schläft. Also noch doller irgendwie, nicht? Und wo es dann eben heißt, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr keinen Glauben? Also dieses letztlich, glaube ich, ist es schon dieses zur Ruhe kommen im Sinne von, ich mache mir bewusst, es ist bei ihm aufgehoben. Oder es kommen mir dann vielleicht so Sätze in den Sinn, wie jetzt schauen wir nur in einen Spiegel. Ja? Mhm. Und dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Und ich mag im normalen Leben dieses schöne bayerische Wort, oder kommt es vielleicht auch aus Österreich, passt schon. Passt schon. Und das ist vielleicht so eine kleine Gebetserfahrung, dass ich denke, mit all dem, was da ist, es kommen schon mal Leute zu mir und sagen, ich habe unandächtig gebetet. Im Beichtstuhl, ne? Mhm. Dann sage ich immer, ich kann Sie beruhigen, ich bete jeden Tag unandächtig. Dann gucken die mich immer ganz groß an. Ich sage, ich bin immer mit dem, was mich umtreibt vor Gott. Und das ist manchmal die Unruhe, das ist manchmal der Frieden, das ist manchmal der Brass auf irgendwen oder was auch immer. Aber dann sich sagen zu können, vor Gott, also alles vor Gott zu tragen und irgendwie zu wissen, das ist ja letztlich der letzte Kick meines Glaubens, ist ja die Erlösung, so, ja? Mhm. Und sagen zu können, passt schon, was auch immer es ist, auch wenn ich es gerade dennoch nicht am Ende alles gebacken kriege und aus dem Gebet rauskriege und alles ist wieder nur klar und nur toll, ja. Aber irgendwie so eine Grundstimmung, es passt schon in ihm. Ich würde das auch so sagen, ich würde sagen, also es gibt ja Menschen, wenn man mit denen zusammen ist, dann ist man hinterher unruhiger als vorher, und es gibt Leute, wenn man mit denen zusammen ist, dann ist man ruhiger. Und Gott gehört eindeutig in die dritte Kategorie, mit dem ist man immer hinterher irgendwie entspannter, ruhiger, fokussierter, natürlich auch irgendwie ausgesendeter, aber klarer. Und ich würde sagen, das, was mich an ihm am meisten beruhigt oder zur Ruhe bringt, ist eben genau dieses Wissen, dass er die Ruhe eigentlich ist. Also bei ihm, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass er gestresst ist oder dass er irgendwas nicht auf die Reihe kriegt, sondern er schwebt irgendwie über allem und er ist für mich. Und deshalb, es gibt nichts, was er nicht hinkriegen könnte, so wie wir. Und es gibt nichts, was ihm außer Kontrolle gerät oder wo er jetzt in Panik gerät oder so. Das passiert nie. Sondern er ist diese Ruhe selbst. Und die Begegnung mit ihm und das Bewusstmachen, dass er eben jetzt nicht sagt, so jetzt streng dich mal kräftig an und werd jetzt auch mal so jemand, sondern dass er sagt, ich will dir das schenken. Du kannst es von mir haben. Vertrauen. Ja, genau. Ihr als Kapuziner habt euch so auf die, oder ihr seid ein sogenannter Bettelorden, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, die Aussendung in die Welt hinein geschieht dann ganz konkret zu Menschen, die bedürftig sind. Ihr habt einen Treff, wo Leute hinkommen können, die auf der Straße leben oder die nicht viel haben, wo die euch versorgt. Das ist so die Aussendung, das ist der Auftrag, den ihr verspürt. Merkst du so richtig, wenn du solche Momente der Ruhe hast, oder geht diese Momente der Ruhe, geben dir Kraft, um das dann zu tun? Oder andersrum gefragt, wenn du das nicht so viel hast, spürst du das richtig in dem, wie du dann wieder gibst? Also das mit dem Bettelorden ist erstmal so eine etwas irreführende Bezeichnung. Die ist in der Tat richtig. Die im Mittelalter aufkommenden neuen Orden des Franziskus und des Dominikus werden als Bettelorden bezeichnet. dann denkt man, weil die betteln, ne? Also die betteln für sich, weil die nicht arbeiten oder so. Also der heilige Franziskus sagt ganz klar, die Brüder sollen von ihrer Hände Arbeit leben. Ja. Und wenn das nicht reicht, dann sollen sie Zuflucht nehmen zum Tisch des Herrn. Damit meint er im Grunde genommen den Tisch der gesamten Schöpfung, ja, und das, was überbleibt. Also das Betteln bezieht sich nicht auf den sozialen Einsatz für die Armen, also wir betteln für die Armen, sondern bezieht sich auf das eigene Ungesichertsein, weil es in der Aussendung ja auch heißt, Jesus sendet seine Jünger hinaus und nimmt nichts mit auf den Weg, geht ungesichert. Mhm. Na, also schafft was dafür, dass ihr also Brot kriegt, aber wenn das nicht reicht, dann vertraut auf den Herrn, dann geht auch Betteln, da kommt das Betteln her. Mhm. Gleichzeitig ist es schon so, dass die franziskanische Urberufung immer auch was mit den Armen zu tun hat, das Hinausgehen in die Welt, so wie auch die Sendung Jesu selber ja ist immer auch eine Sendung, die in gewisser Weise zuerst zu den Armen ist, wenn das Armut ein vielfältiger Begriff ist. In die Frauen kommt das dadurch zum Ausdruck hier in Frankfurt, dass wir jeden Tag 200 Obdachlose verköstigen und Sozialarbeit anbieten und der Ort einfach auch eine Heimat für diese Menschen ist. Ich sage immer bei uns, da sitzt schon mal der Bankdirektor neben dem Obdachlosen in der Kirche und manchmal kriegen die sogar was miteinander zu tun. Ja, und natürlich ist der Rückzug oder das Gebet ist auch eine Kraftquelle, dann wieder hinauszugehen. Mhm. Ne? Auch. Mhm. Aber nicht nur. Also so, das hat natürlich auch was damit zu tun, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich also da ständig an den Tropf muss, um dann wieder raus in die Arbeit zu kommen, sondern das ist schon irgendwie noch was Lebendigeres irgendwie dazwischen. Ja. Ja. Menschen, die sagen, ich habe einen meditativen Zugang zu Gott. Es gibt ja Leute, die haben auch andere, aber das ist ja einer. Oder die sagen, ich würde das gerne ein bisschen rausfinden und ausprobieren. Was würdest du denn empfehlen? Also wenn jetzt sich jemand richtig auf den Weg machen will und nicht nur so für sich gucken will, wo kriege ich so ein bisschen geistliche Struktur in meinen Tag, dem würde ich sagen, also informier dich oder ich informiere mich mit dir gemeinsam. Es gibt ja eine Unmenge an Angeboten in Klöstern, in Bildungshäusern, Meditationskurse, Zen-Meditation, Schweigemeditation, was weiß ich. Und das ist ja eigentlich toll. Ja? Die Tradition des Christentums hat ja so vielfältige Gebetsformen, meditative Zugänge und so weiter hervorgebracht. Und das ist ja in gewisser Weise durchaus auch ein Boom, auch so ein gewisser Klosterboom, so auch, der ein bisschen sich mit Wellness und ich weiß nicht was alles vermischt. Aber da gibt's eine große Palette und ich denke mal, die das suchen, die finden, wenn sie sich ein bisschen Mühe geben, Internet, Broschüren, keine Ahnung, also finden auf alle Fälle das richtige Angebot. Ja. Cool. Christophorus, ich würde noch ewig hier sitzen können mit dir weiterquatschen. Ich fand auch unser Gespräch darüber sehr interessant. Ich nehme an, wir haben wahrscheinlich den Rahmen, den wir zeitlich hatten, schon längst gesprengt. Ich weiß, dass du gerne ans Meer fährst und ich war ja gerade da und deshalb habe ich dir was mitgebracht. Das sind sogenannte Möweneier, die kann man sich in einem ruhigen Moment der Stille so als Teil der schönen Schöpfung, der süßen Schöpfung Gottes zur Gemüte führen und vielleicht mal an die Augen schließen und an das Meer in Holland denken. Das ist toll, danke. Ich dachte, vielleicht ist das was dich ein bisschen erinnert an den Ort, wo du gerne bist, um aufzudanken. Danke. Vielen Dank, dass du hier warst und immer noch bist. Man darf dich bestimmt gleich auch noch ein bisschen anquatschen. Und man darf bestimmt auch mal bei Liebfrauen hinkommen und angucken. Immer. Das ist sehr interessant dort. Und ja, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in das, wie das bei dir ist. Vielen herzlichen Dank.